Kapitel 1 Übung A27 Sind die Zahlen richtig? Beispiel 524 524 Erstens 75 75 Zweitens 865 865 Drittens 1453 1453 Viertens 23 23 Fünftens 2837 2837 Sechstens 6945 6945 Siebtens 767 767 Achtens 10.765 10.765 Neuntens 30.986 30.986